Die Regenschirme. Hörspiel von Jean-Louis Huguetto. Aus dem Französischen übertragen von Maria Frey. Ja, aber, Gentlemen, wir verkörpern die Elite der Regenschirmhändler. Ich sage mit Bedacht Elite. Denn unsere wenigen Konkurrenten, die sich kümmerlich in den Randbezirken unserer großen Hafenstadt durchschlagen, wissen nichts von der Würde unseres Standes. Welche unvergleichliche Mission, seine Mitmenschen vor dem Regen zu schützen. Man nimmt sie gleichsam unter seine Fittiche. Bravo, Maggie Beckbess. Maggie Beckbess, bravo. Sie haben unsere gemeinsamen Gedanken bewundernswert zum Ausdruck gebracht. Danke, Mr. Pfeiffer. Noch ein paar Erdbeeren mit Sahne, Mr. Bulligan? Nein, wirklich. Ich bin gesättigt. Das Essen war vorzüglich. Das große Verdienst von Narziss, meinem französischen Koch. Ah. Kennen Sie Narziss? Er ist auch mein Butler. Ein prachtvoller Junge. Überaus vertrauenswürdig und schätzenswert. Er stopft sie hier, er stopft sie dort. Kommen wir bitte zum Thema unserer Versammlung. Wir kommen darauf, Enos, wir kommen darauf. Ich stimme mit Maggie Beckbess hinsichtlich der Würde unserer Aufgabe überein. Diese Aufgabe, die bis auf die grauste assyrische Vorzeit zurückgeht. Dennoch ist es bedauerlich, dass die Undankbarkeit der Einwohnerschaft, für die wir uns während unzähliger Regenperioden aufgeopfert haben, ist es bedauerlich, sagte ich, dass die Undankbarkeit der Londoner uns so weit gebracht hat, dass wir momentan vor dem fahlen Gespenst dem fahlen Gespenst der Pleite stehen. Es lag mir auf der Zunge. In diesen Tagen der anhaltenden Dürre. Pleite? Sie sind sehr krass, Mr. Enos. Ist es nicht das erklärte Ziel dieses Festessens, die Gefahren zu beseitigen, die den Regenschirmhandel bedrohen? Ich bin für ganz oder gar nicht. Die wirtschaftliche Situation des Regenschirms ist sehr ernst. Die Regenschirme lassen sich nicht verkaufen. Warum? Weil es nicht regnet. So ist es. Sie haben es herausgefunden. Es brauchte nur zu regnen und wir könnten unsere Schirme verkaufen. Regnen lassen können wir es nicht. Leider. Aber man muss die ganze englische Nation überzeugen, dass uns Regen droht. Man muss die Dinge im Großen sehen. Unser Volk ist von Natur vorsorglich. Wenn es an den Regen glaubt, wird es unsere Regenschirme kaufen. Hauptsache ist, die Öffentlichkeit zu überzeugen. Das ist Schwindel. Nein, Werbung. Sie kritisieren unaufhörlich, Mr. Pfeiffer, aber Sie sind nicht in der Lage, eine konstruktive Meinung beizusteuern. Sind Sie mit dem Plan von Alfred Enos nicht einverstanden, Mr. Pfeiffer? Ich neige zu einer vielleicht weniger praktischen Theorie, die nicht so direkt die Pflichten und Realitäten des Alltags berührt, mit denen wir fertig werden müssen. Meine Erziehung basiert auf festen religiösen Grundsätzen. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, noch Knecht, noch Magd, noch Ochs, noch Esel, noch alles, was sein ist. Meine Erziehung also erlaubt mir nicht... Und wie sieht Ihre Theorie aus? Es würde darum gehen, man sollte mehr oder vielleicht weniger probieren zu versuchen, zum Beispiel, was ich sagen wollte, die Pläne von Enos sind immer recht vernünftig. Und Sie, Bulligan, wie denken Sie über diese Frage? Ich überlasse Ihnen die Entscheidung. Sie entscheiden ja sowieso immer. Ja, ich entscheide immer, weil ganz einfach ihr es nie tut. Gentlemen, Gentlemen, bitte bleiben Sie ruhig. Seien Sie gelassen, vergessen Sie nicht, dass Sie Briten sind. Der Kaffee, Madame, und der Likör. Vortrefflich, Narziss. Bitte, Madame. Schenken Sie ein. Eine gewaltige Werbekampagne also mit dem Thema der bevorstehende Regen. Ja, könnten wir nicht gefälschte Barometer auf den Markt werfen, die ständig Unwetter anzeigen? Den Direktor des Meteorologischen Instituts überreden, dass er Wetterberichte herausgibt, die wir formuliert haben? Das wäre unzureichend. Und zu kostspielig. Wenn Sie nicht zu einem finanziellen Opfer bereit sind, sollten Sie sich lieber aus der Diskussion heraushalten, Mr. Pfeiffer. Wenn es unerlässlich ist zu zahlen, zahle ich auch. Wie jeder Mann. Würden, Madame, mir bitte erlauben? Ich erlaube, Narziss. Ich erlaube. Wenn ich recht verstanden habe, handelt es sich darum, irgendeinen Werbeslogan zu finden, um den Verkauf Ihrer Regenschirme wieder anzukurbeln. Unsere Regenschirme, so ist es, Narzis. Und Sie haben vor, für die nahe Zukunft ein schauderhaftes Wetter anzukündigen? So ist es. Ich habe den Mann, den Sie brauchen. Sie haben den Mann, den wir brauchen, Narzis? Und wer ist dieser Mann? Er heißt Jordu, Samuel Jordu. Und ist ein überspannter Hellseher, sehr bekannt in gewissen Londoner Kreisen. Ich sehe nicht, was seine Hellseherei mit unseren Problemen zu tun hat. Inwiefern könnte dieser Herr interessant für uns sein? Er sagt eine neue Sintflut voraus. Eine neue Sintflut? Madam? Eine hinreißende Idee. Ein falscher Prophet. Falsch oder wahr, je nachdem, ob man seinen Sprüchen glaubt oder nicht. Wir brauchen einen wahren Propheten. Ich kann Ihnen seine Echtheit nicht garantieren. Was ist das für ein Gentleman, Narzis? Samuel Jordu ist ein kurioser Mensch, schwer zu beschreiben. Übrigens kenne ich ihn nur vom Sehen und vom Hörensagen. Er trinkt, ist dürr und verwachsen. Ein Philosoph, sagen die einen. Reif fürs Irrenhaus, sagen die anderen. Wie es sich gerade trifft, erzählt er auf den Straßen merkwürdige Geschichten, in denen die Logik dicht beim Unsinn liegt. Seine Fabeln, heißt es, verbreiten einen überzeugenden Pessimismus. Ich bin ganz aufgeregt. Verrückten gegenüber habe ich immer einen starken Widerwillen empfunden. Und ich gegenüber den Philosophen. Gentlemen, wir haben nichts zu verlieren. Wir können uns nicht leisten, wählerisch zu sein. Empfangen wir diesen Samuel... Jordu. Entscheiden werden wir, wenn wir ihn gesehen haben und seine Forderungen kennen. Was halten Sie davon? Laden wir den Gentleman ein. So wie es jetzt um uns steht. Es kostet uns ja nichts. Oma Belligan? Handeln Sie, wie es Ihnen gut erscheint. Narziss, suchen Sie den Mann auf. Bringen Sie ihn her. Wie Sie wünschen, Madam. Wenn wir aus dieser Patsche wieder herauskommen, will ich auf Bier verzichten, auf Frauen, auf üppige Gelage und auf die Politik. Ich glaube nicht an Wunder. Guten Tag, Madam. Entschuldigen Sie, dass ich Sie störe. Ich suche Mr. Jordu. Samuel Jordu? Ach, kennen Sie ihn? Ob ich ihn kenne? Ich denke doch, er wohnt bei mir. Ich möchte ihn gern sehen. Ach ja, ich auch, damit Sie es wissen. Ich möchte ihn auch gern sehen. Wenn er um diese Zeit noch da ist, hilft er mir, den Bürgersteig zu scheuern. Er bringt mir die Wassereimer. Wasser, das begeistert ihn. Das ist seine Leidenschaft. Er denkt nur Wasser, er trinkt nur Wasser. Er geht nicht, dieser Mann. Er fließt. Er ist vom Wasserwahn befallen. Dieser kleine Bucklige. Großartig. Großartig? Finden Sie? Also ich halte Jordu für einen missratenen Frosch mit seiner Kaulquappenvisage. Gestern hat er mir einen Regenmantel geschenkt und behauptet, es werde bald regnen. Regnen. Können Sie sich das vorstellen bei der Sonne, die wir haben? Wo könnte ich ihn finden? Für gewöhnlich ist er im Hyde Park und predigt. Er predigt die Sintflut, stimmt's? Ja, die Sintflut. Der arme Teufel. Aha. Hyde Park, Sintflut. Ich eile. Die Sintflut, die Sintflut, die Sintflut. Im 30. Jahr meines Lebens lag ich im Bett, fieberkrank und schlaftrunken. Da offenbarte sich meinem Geist eine seltsame Vision. An den Ufern der Themse rief ich einen düsteren Fährmann an. Der aber antwortete nicht. Ich stieg in die dunklen, kalten Fluten. Charon, Charon, rief ich. Der Fährmann aber antwortete nicht. Ich schwamm. Aber die Öffnung, durch die Chirurgen einst meinen Blinddarm entfernt hatten, hatte sich noch nicht wieder geschlossen. Durch sie strömte eisiges Wasser in meinen Bauch. Ich sank und sank und sank und sank. Er hält seine Träume für Wirklichkeit. Hör mal zu, das ist ein gewisser Jordu, er ist drollig. Diese Vision bedurfte der Aufklärung. War es eine Warnung? Könnte das Wasser meinen Untergang bedeuten? Oder vielleicht den meiner Mitmenschen? Ich wollte es wissen. Ich studierte verstaubte Zauberbücher und die Schriften des Nostradamus. Ich erforschte klares Quellwasser, Weihwasser, Wasser aus Selz und Wasser aus Aquino, Meere, Pfützen, Bäche und Brunnen. Bei diesem engen Kontakt mit dem Wasser lernte ich es lieben. Es konnte nicht unheilvoll sein, das wurde mir zur Gewissheit. Außer in einer einzigen Form, in der des Regens. Denn ein unaufhörlicher Regen bedeutet Sintflut. Und einmal schon hat eine Sintflut die Welt fast vernichtet. Oh, meine Brüder, fürchtet, fürchtet den Regen! Trotz dieser heuchlerischen Sonne hier zeigt das Barometer auf veränderlich. Das Barometer ist uns Schnurz. Wir Menschen haben keine Angst vor Wasser. So. Wissen Sie, was das ist, ein Mensch? Antworten Sie. Nun? Sie zögern. Der Mensch ist ein Schilfrohr. Unzureichende Antwort. Denkend, denkend. Der Mensch ist ein denkendes Schilfrohr. Sagen Sie nicht vor. Der Mensch ist ein denkendes Schilfrohr. Unsinnige Antwort. Wie soll wohl ein Rohr denken? Richtig, daran habe ich nicht gedacht. Der Mensch ist ein schwankendes Rohr. Es neigt sich zu der Seite, wohin es fallen wird. Und? Wohin fällt es? Es fällt ins Wasser. Sie haben das Wesentliche begriffen. Glauben Sie ernsthaft an eine neue Sintflut? Ja. Ich glaube auch, dass sie nahe bevorsteht. Es wird regnen. Es wird lange Zeit regnen, sehr lange Zeit. Alles, was nicht schwimmt, wird untergehen. Der Mensch hat wenig Aussicht zu überleben. Vielleicht werden wir uns durch neue Mutationen dem Leben im Wasser anpassen. Unsere Nachkommen werden Schwimmfüße haben und Kiemen anstelle der Ohren. Vielleicht werden wir rechtzeitig, aber wie viel Zeit bleibt uns noch? Eine gigantische Arche bauen, die ein paar von uns an Bord nimmt? Keine Arche nötig. Unsere Marine ist die beste der Welt. Was würde aus euren Zerstörern werden, wenn die Ölreserven erschöpft sind? Was wir brauchen, ist ein riesiger Segler. Meine Freunde. Wir sind nicht eine Spezies. Ihr seid nicht meine Freunde. Denn die Gefahr erscheint euch fern. Aber wenn sie näher rückt, werdet ihr kommen. Und jammernd meinen Rat erflehen. Ich habe euch nichts mehr zu sagen. Entschuldigen Sie, Mr. Jourdu, glaube ich. Narziss ist mein Name. Sie machen einen sehr gelehrten Eindruck. Ich habe einige Kenntnisse. Gleichnisse gehen Ihnen leicht von der Zunge. Vielleicht. Leider scheinen Ihre Verdienste verkannt zu werden. Möglich. Man macht sich über sie lustig. Eine alte Geschichte. Man beleidigt sie. Nicht selten in der Tat. Wäre es indiskret zu fragen, in welcher Absicht Sie Ihre Predigten halten? Ich predige, weil die Götter es mir geboten haben. Ich predige, denn ich schaue den Willen der Götter. Ich predige, weil ein Matrose, der in der Nacht auf einem brennenden Schiff erwacht, sich nicht ins Meer wirft, ohne Feuer zu schreien. Ich predige, um die zu retten, die noch gerettet werden können. Ich predige, weil... Was schert Sie das eigentlich? Nun, Sie haben offensichtlich gute Gründe. Ihr Wunsch, Ihre Mitmenschen zu retten, ist ein Zeichen großer Menschlichkeit. Indessen werden Ihre Erfolgschancen von Tag zu Tag geringer. Seit den ersten Propheten hat die Gesellschaft erhebliche Fortschritte gemacht. In unserer Zeit darf ein Gesandter der Götter von Ihrem Rang nicht mehr in der Welt umherirren, mit nackten Füßen und leerem Magen. Er muss im Warmen predigen vor den Fernsehkameras, muss Journalisten in einer komfortablen Wohnung empfangen. Der Einsatz bedeutender Mittel ist für sie die einzige Chance, sich Gehör zu verschaffen und die Menschen zu bekehren. Sie müssen lanciert und finanziert werden, also Beziehungen haben. Kennen Sie den wahren Wert von Beziehungen? Ich kenne ihn. Dann wissen Sie, wie die soziale Rangordnung beschaffen ist. Auf ihrer untersten Stufe wimmelt es von unzähligen Leuten ohne Beziehungen. Dann folgen die Toren, die das unsägliche Glück haben, einige Beziehungen zu besitzen. Aber vermessen genug sind, sich ihrer niemals zu bedienen. Glücklicherweise besteht keine Gefahr, dass eine derart unvernünftige Einstellung die oberen Schichten der Gesellschaft anstecken könnte, wo die Beziehungen sich unentwirrbar vermischen und verflechten. Denn die Leute dieser Klassen verkehren alle miteinander. Durch Mittelspersonen benutzen sie einander unablässig und äußerst wirksam, um vorwärts zu kommen. Erfolg ist das Ergebnis des Prinzips von der Relativität der Beziehungen. Ich kenne X, der Y kennt, der Z kennt, also kenne ich Z, der mich fördern wird. Eine einzige Kette der Freundschaft. Die Gesellschaft ist eine bewundernswerte Einrichtung für alle, die sich ihrer zu bedienen wissen. Ich verachte Leute, die im Leben nicht laufen können, ohne ihre Nachbarn als Krücken zu benutzen. Sie sind ein sehr gewandter Redner, aber das allein bringt sie nicht weiter. Talent allein nützt nichts, solange sie es nicht für die anderen haben. Wen wollen sie eigentlich vor der Sintflut bewahren? Die, die es verdient haben. Die, welche für gewöhnlich immer untergehen. Das heißt? Das einfache Volk. Sonderbare Idee. Niemand wird ihnen dafür Dank wissen. Wieder einmal werden die kleinen Leute die Opfer sein. Keiner von ihnen hat Beziehungen. Auch sie nicht. Sie predigen für das Volk. Aber man hört sie nicht. Und wenn man sie hörte, würde man ihnen nicht glauben, ohne Institutionen, ohne Propaganda. Das Volk glaubt blind nur an den Schwindel seiner eigenen Propheten und an den Stumpfsinn der öffentlichen Meinung. Worauf wollen Sie hinaus? Sie könnten über mächtige Medien verfügen. Presse, Rundfunk, Fernsehen. Kurz, Sie könnten zum Zünglein an der Waage der öffentlichen Meinung werden. Ruhm wäre Ihr Lohn. Ruhm schwimmt nicht, er wird untergehen. Was liegt daran, ob ein paar Elende vor den Fluten gerettet werden? Legen Sie Ihren Stolz ab, Mr. Jordi. Mr. Narziss, Narziss. Ich weiß Ihren Rat sehr zu schätzen, Mr. Narziss, aber ich bin ein freier Mann und ich möchte es bleiben. Mr. Jordi, ich habe Auftrag, Sie zu überzeugen. Sie müssen mit mir kommen, ob Sie wollen oder nicht. Soll diese Drohung? Entweder kommen Sie freiwillig mit, oder ich entführe Sie. Lassen Sie mich los. Lassen Sie mich los. Sie haben keine... Lassen Sie mich los. Ich werde mit Ihnen gehen. Ich bin bekehrt. Aber ich protestiere gegen Ihre brutalen Methoden und gegen die Willkür Ihrer... Wo befinden sich Ihre Auftraggeber? Sehen Sie. Ganz in der Nähe. Man erwartet Sie. Wie denkt man über mich? Man glaubt, dass sie denen von Nutzen sein können, die ihnen nützlich sind. Auf welche Weise? Meine Auftraggeber erklären ihnen das besser als ich. Sind sie reich? Nun, sie verfügen über Kapital. Gut. Marsch vorwärts, ich komme mit. Hey, hey, ich komme mit! Ja, wir haben viel von Ihnen gehört, Mr. Jordi. Sie sind eine überaus romantische Persönlichkeit. Ich bin keine Persönlichkeit, Madame. Ich bin ein Vorzeichen. Ein Vorzeichen der Sintflut. Meine Kollegen, Mr. Jordi, meine lieben Kollegen und ich, die wir uns in einer nicht gerade brillanten Situation befinden, wir haben gedacht, haben beabsichtigt, haben beschlossen, an Ihre, sagen wir, einzigartigen Fähigkeiten zu appellieren. Wir stehen dicht vor der Pleite. Sie können uns helfen. Ich sehe nicht wie. Wir werden für Sie Predigten im Rundfunk und eine Pressekonferenz arrangieren. Sie brauchen in Ihre Weissagungen nur ein paar Hinweise einfließen zu lassen, wie notwendig es sei, einen Regenschirm zu besitzen. Ja, Sie sehen, es ist ganz einfach. Sie predigen die Sintflut. Nun, Sintflut heißt Regen und wer Regen sagt, sagt Regenschirm. Und Regenschirme zu verkaufen bedeutet für uns Reichtum. Und für Sie ebenfalls. Wenn Sie verständig sind. Sind Sie verständig? Ich weiß nicht. Was halten Sie vom Reichtum? Er kommt im Schlaf. Und ich schlafe sehr wenig. Ist das ein Grund, arm zu bleiben, wie Hiob? Ich interessiere mich nicht für Reichtum. Er interessiert sich nicht für Reichtum. Das ist außergewöhnlich. Ausgerechnet auf einen Unhold mussten wir verfallen. Und warum interessiert Reichtum Sie nicht? Es ist erstaunlich, dass der Ehrgeiz, reich zu werden, die ganze Menschheit erfasst hat. Die Heilige Schrift verkündet, der Reiche wird verdammt sein. Doch der Arme, Er wird in Abrahams Schoß aufgenommen. Auf der Erde bringt Reichtum nichts ein, außer Geiz und Habsucht. Und die werden im Jenseits mit schrecklichen Martern bestraft werden. Doch rückständige Ansichten. In einer kapitalistischen Gesellschaft wie der unseren sollte die Bibel von solchen anstößigen Stellen gesäubert werden. Niemand dürfte sich zu rühmen wagen, dass er an Reichtum nicht interessiert sei. Das ist ja unfassbar. Sie sind Bolschewist, Mr. Jourdu? Nein, Sir, ich habe keinerlei Bindung, kein politisches Engagement. Ich stehe auf Seiten des kleinen Mannes, ganz allgemein, ohne nähere Bestimmung, ohne Einschränkung. Tja, Reichtum interessiert Sie nicht. Na gut, lassen wir das. Sagen Sie uns lieber, was Sie interessiert. Die Sintflut. Gewiss, gewiss. Aber abgesehen davon... Die Sintflut. Ja, aber was noch? Die Sintflut. Eine wahre Besessenheit. Sind Sie bereit, uns zu helfen? Vielleicht. Was verlangen Sie für Ihre Mithilfe? Lassen Sie eine Arche... aus Tannenholz bauen. Eine was? Was? Eine Arche? Die Sintflut? Eine Arche? Sie sind reich an Bohren. Welch ein herrlicher Sinn für Humor. Ich scherze nicht. Ich will eine richtige Arche mit Pech verpicht und nach der Heiligen Schrift gebaut. 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen die Weite und 30 Ellen die Höhe, haben die Götter gesagt. Und ich sage Ihnen das Gleiche. Das steht Ihnen frei. Ihre Ansprüche sind übertrieben. Eine Arche, damit haben wir nichts zu schaffen. Verstehen Sie uns, Mr. Jourdu. Eine erneute weltweite Sintflut kommt uns wenig wahrscheinlich vor. Ein kleiner, feiner Dauerregen würde ausreichen, um unseren Handel wieder in Schwung zu bringen. Wozu diese Arche? Ihr Bau wäre ebenso langwierig wie kostspielig. Sie ist nötig zur Erhaltung des Menschengeschlechts, um ein paar Exemplare vor den Fluten zu retten. Humanität schwimmt nicht. Ebenso wenig wie Ruhm. Nichts schwimmt, in der Tat. Weder die Hoffnung noch die Liebe. Nichts. Außer den Bohlen aus Tannenholz, mit Pech verpicht und zu einer Arche gefügt. Ach, Mr. Jourdu, Sie sind unvernünftig. Wir können nichts für Sie tun. Da Ihre Bedingungen unannehmbar sind, werden Sie nicht angenommen. Sie können nichts für mich tun, ich kann nichts für Sie tun. Schade. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Sintflut. Einen Augenblick, Mr. Jourdu. Narzis? Mr. Enos. Jones, Jones und Jones, der Regenschirmtrust aus Manchester, hat seinen Bankrott erklärt. Hm? Die Abendzeitungen bringen es als Schlagzeilen. Jones, Jones und Jones? Manchester? Bankrott? Ja, aber das ist ja eine Katastrophe. Jones, Jones und Jones? Eines der gediegensten Unternehmen des Vereinigten Königreichs. Jones, Jones und Jones, wo ich eins begonnen habe als Handlungsreisender. Dieser Zusammenbruch wird keinen von uns verschonen. Wir sind erledigt. Sie hätten uns eher davon unterrichten müssen, Narzis. Das hätte ja auch nichts genutzt, liebe Maggie. Wir sind erledigt. Nein, noch nicht, aber es muss schnell etwas geschehen, aber sehr schnell. Ja, nun reden Sie schon. Wir sind keine Platzregenmacher. Ich bin im Besitz einer Zauberformel zum Herabfliehen des Regens. Ach, seien Sie doch nicht töricht. Wir brauchen den Propheten. Wollen wir ihm die Arche bauen? Ja, doch, ja. Das kostet doch irrsinnige Summen. Aber nein, ich kenne eine Schiffswerft, wo mir einen günstigen Preis einräumen wird. Wir machen Samuel Jourdu zu unserem Helden. Er soll der Retter des Regenschirms werden. Wir stellen den Buckligen ins grelle Scheinwerferlicht. Wir verhelfen ihm dazu, der ganzen Menschheit die Sintflut zu verkünden. Und jeder von seinem Redeschwall überwältigt, jeder wird einen Regenschirm kaufen. Einen unserer Regenschirme. Aus dem Propheten muss man einen Lockvogel machen. Ein Lockvogel mit ausgebreiteten Schwingen. Alle Propheten sind Lockvögel mit ausgebreiteten Schwingen. Er hat ja auch die nötigen Fähigkeiten. Ach, die blasen wir ihm ein. Wir blasen den auf wie einen Luftballon, damit er in der Volksmenge platzt. Mr. Jourdu, gewisse Ereignisse haben uns genötigt, unsere Lage zu überprüfen. Ihre Bedingungen erschienen uns zuvor übertrieben. Jetzt erachtet man sie für akzeptabel. Und akzeptiert. Hoch erfreut, Gentlemen. Vergangene Nacht habe ich einen bedrohlichen Traum gehabt. Mir träumte, die Götter machen sich über die Menschen lustig. Sie lassen in aller Herren Ländern Propheten auftauchen, um die Priester und ihre Gläubigen in Verwirrung zu bringen. Sie flüstern den Philosophen die unglaubwürdigsten Theorien und unsinnigsten Lehren ein, nur um uns noch mehr zu narren. Die Götter treiben ihr Spiel mit uns und wir lachen darüber. Denn Lachen ist das Kennzeichen des Menschen. Nur dies eine Merkmal hat der Mensch für sich allein. Welches ist die einzige Rettung für Jonas? Seit den Zeiten der Bibel ewiger Gefangener im Leibe seines Walfischs? Denn natürlich wurde er nie wieder an Land gespien. Lachen. Er lacht. Er lacht sich grün, gallegrün in seinem Kerker. Und die Algen ringeln sich um sein Haupt. Ich denke, also bin ich. Ist vielleicht eine vernünftige Maxime. Aber sie ist irrig. Wenn Lachen das Vergnügen der Götter ist, die voll Spott die Qualen verhöhnen, die sie uns auferlegt haben, dann sind wir den Göttern gleich. Die mystische Vereinigung ist durch das Lachen vollzogen. Aber dies war nur ein Traum. Was für eine Hitze. Es gehört wirklich eine Berufung dazu, bei solch einem Wetter noch länger die Sintflut zu verkünden. Da liegt die Schwierigkeit. Ich kenne ihn, den großen Haufen. Ich kenne sie, die Menschen. Meine Weissagungen werden sie Fantasien nennen. Die Worte der Wahrheit werden Lügen und Hirngespinste für sie sein. Eigensinnig werden sie mir weiterhin nicht glauben. Sie werden in ihrer bequemen Unkenntnis verharren. Immer wieder werden die Massen sich lustig machen über mich. Sie werden mich an einen Scharlatan schimpfen und mir ins Gesicht speien. Vollbringe Wunder, werden sie sagen. Liefere uns den Beweis für deine Behauptungen und wir glauben dir. Warum soll ich meine Höhle verlassen, nur um Wunden und Beulen zu ernten? Warum nach einem bescheidenen Leben im Halbdunkeln mich in Gefahr begeben? Ich will über die Freidenker herfallen und die Dummköpfe demütigen. Ein famoses Schauspiel. Ich werde ihnen sagen, der Tag wird kommen, an dem der Regen fällt. Und er wird so heftig fallen, dass die Menschen ohne Regenschirme in Schwämme verwandelt werden. Ein paar Zweifler werden noch murmeln, woher weißt du das alles, du Knirps? Und ich werde ihnen erwidern, ich weiß das alles. Denn kurz vor meiner Geburt sucht ein fliegender Fisch meine Mutter auf. Du wirst einen Propheten gebären, verkündete er ihr. Und Prophet bin ich, um die Weissagung zu erfüllen. Habe ich sie so tüchtig abgekanzelt und mit Worten umgarnt, kaufe ich mir Schnürstiefel, eine Wellblechbaracke am Bauplatz der Arche und zwei Frauen. Ich sehne mich nach weiblicher Zärtlichkeit. Narziss? Narziss? Lass die Zeitung, Liebling. Ich lese die Börsenberichte. Oh, tu mir den Gefallen. Gut, Madame. Narziss? Hast du mich geliebt? Liebst du mich? Wirst du mich immer lieben? Ja. Du liebst mich. Liebst mich wirklich? Ich liebe dich. Mit einem großen D. Und sag mir, warum? Die Liebe ist ein notwendiges Übel. Für mich ist sie unerlässlich. Du bist ein Frechdachs. Nett von dir. Oh, bin ich glücklich. Obwohl die augenblickliche Regenschirmsituation dem Glück nicht gerade förderlich ist. Du machst dir über meine Geschäfte mehr Sorgen als ich. Umso besser für dich. Wir sind zum Wochenende am Strand von Cornwall. Zum Teufel mit den Regenschirmen. Aber Maggie... Ich habe eben keinen Geschäftssinn. Manchmal ist mir der Handel furchtbar über. Ich träume von einem wunderlichen Segler. Einem Geisterschiff vielleicht, dessen Steuerruder ich halte. Halbnackt. Geisterschiff. Oder eine Arche. Warum nicht eine Arche? Dann würde ich auf See die Fischbeinstangen der Regenschirme gegen Ketten aus bunten Muscheln und Kronen aus veilchenblauen Algen tauschen. Und reiche Händler, Regenschirmhändler natürlich, müssten an den Rahen baumeln. Und nach Teer riechende Piraten würden mich packen und auf der Stelle an Deck vergewaltigen. Oh. Also wie kannst du nur solchen Blödsinn reden? Die Gentlemen vom Trust, die schinden und überschlagen sich, um eure Probleme zu lösen. Lass sie sich überschlagen. Bin ich aber ganz anderer Meinung. Ich mag Samuel Jordu gern. Du bist lächerlich. Seine Worte über die Sintflut sind sehr einleuchtend. Jordu ist ein Anarchist, ein Schwärmer. Mit seinen nihilistischen Theorien versetzt er gewisse ungebildete Schichten absichtlich in Unsicherheit und Angst. Er macht sich die anhaltende Dürre zunutze, um noch mehr Verwirrung zu stiften und verhöhnt uns obendrein mit seinen Predigten über die Sintflut. Aber wenn wir aus seinen Eseleien nicht geschickt Kapital schlagen, dann würden sie den Kommunisten zugutekommen. Du bist schön, wenn du dich so aufregst. Ich weiß. Und wenn Enos nicht ein so außerordentlich geschmeidiger Geschäftsmann wäre. Ich bewundere Mr. Enos übrigens sehr. Und wie steht's mit mir, mein hübscher Geliebter? Bewunderst du mich auch sehr? Selbstverständlich. Sag einmal, deine Gentlemen vom Trust, sind sie mir eigentlich dankbar, dass ich ihnen Jordu gebracht sie habe? Sie sind dir sehr dankbar, mein heißgeliebter Narzis. Sehr? Sehr. Sie haben mich beauftragt, dir ihre ganze Erkenntlichkeit zu bezeugen. Aber wie? Rate, Liebste. Haben Sie Pläne mit mir? Ja, Liebste. Sie haben Pläne mit dir. Was für Pläne? Sag, was für Pläne? Tolle Pläne. Bestrickende Pläne. Du lässt mich zappeln. Wollen Sie mich vielleicht zum Generalsekretär ernennen? Gepfefferte Pläne, pikante Pläne. Rede schon. Kleiner, süßer Franzose. Sie haben mich gebeten, dir ein Kind zu schenken. Ein Kind. Einverstanden. Hallo, Süßer. Mein Gott, ist der hässlich. Suchst du Liebe, kleiner Mann? Vielleicht. Wie heißt du? Ich bin eine Hure. Ich habe einen Hurennamen. Ich heiße ganz einfach Liebe. Und ich wechsle meinen Namen, wie ich die Männer wechsle. Ich habe eine ganze Sammlung. Ich will euch Iris nennen. Wie die Blume. Er ist charmant, der kleine Mann. Iris? Alle beide? Ihr sollt Iris und Iris A heißen. Ach, kurz weg A. A, wie du willst. Du bist fleischig, rosig und schlagfertig. Gefällt dir das? Bist etwas zu auffällig zurechtgemacht. Dein Mund überschminkt, deine Augenlider zu stark schattiert. Na sag mal, du Scheusal, für wen hältst du dich? Zeig mir deine Zähne. Meine Zähne? Ja, deine Zähne. Durchsichtig und spitz, Katzenzähne. Soll ich das als Kompliment auffassen? Und jetzt du? Na, du gehst ja unverschämt dran. Bist wohl ein Held, ja, wie? Ich bin Prophet. Geh mal ein paar Schritte. Na sowas, das ist ein Pfarrer. Na, wie findest du mich? Ich bin kein Pfarrer. Du bist schlank. Das ist modern. Du bist biegsam und schmal wie ein junges Mädchen. Die Brust ist klein und sicher fest. Willst du mal anfassen? Sprich noch einmal. Willst du anfassen, fühlen, wiegen? Die Stimme nicht ohne Reiz. Kannst du... Na, lassen wir das auf später. Hört mal zu. Wollt ihr leichter Hand ein paar Pfund verdienen? Natürlich. Komm mit. Was soll das? Und ich? Na, ich habe ihn doch zuerst angesprochen. Kommst du, kleiner Mann? Mit mir, mein Enterich. Lass mich los. Ich bin nicht so mager. Wasch dich erst mal, du Kröte. Mein neuer Regenmantel, ihr reißt mir noch die Ärmel aus. Ich gehe nicht mit euch, ihr sollt mit mir kommen. Ein Polyp. Nein, einen so fiesen Polypen gibt's überhaupt nicht. Ich bin kein Polyp, ich brauche euch. Ich kann zahlen. Gut zahlen? Ja, gut. Um mit dir zu schlafen? Auch. Ich mag nur allein. Also, worum geht's? Ihr sollt ständig um mich sein und die Rolle meiner Frauen spielen. Deine Frauen? Was willst du mit zwei Frauen anstellen? Nehmt ihr an? Ach, gib's doch auf, das ist ein Witzbold. So, und das Geld hier? Ist das auch ein Witz? Ah, nicht so schnell. Zeig mal. Och, wir wollten dich nicht kränken. Deine Beweise sind überzeugend, Kleiner. Das hier gehört euch. Gib her. Wenn ihr bereit seid, mit mir zu kommen. Ach, für 20 Pfund wäre ich bereit, dich zu erwürgen, ohne Bedenken. Und ich mit dem Teufel zu schlafen? So viel verlange ich gar nicht von euch. Also... Hier sind 50 Pfund für jede. Heute Abend braucht ihr nur noch die Quittung hier zu unterschreiben und mit mir zu kommen. Seid ihr einverstanden? 50 Pfund. 50 Pfund. 50 Wozu Pfund. Die Quittungen? Für die Regenschirmhändler. Ach, ich verstehe kein Wort, aber ich unterschreibe mit geschlossenen Augen. Sehr gut. Ah, jetzt du? Top, mein Enterich. Du kannst mich haben. Danke. Würdet ihr mir bitte folgen? Hier entlang, meine Damen. Mr. Julius Smith? Mr. Alfred Enos? Sie sind doch Besitzer der Schiffswerft da unten an der Themse. Ja. Sagen Sie, das Fischerboot, das gleich bei seinem Stapellauf gekentert ist, wurde doch auf Ihrer Werft gebaut, nicht wahr? Sie überrumpeln mich. Ich möchte da nichts Bestimmtes sagen. Ich führe nicht Buch über Schiffbrüche. Das war eine sehr schlechte Empfehlung für Sie. Verleumdung, Sir. Konkurrenten sind Lästermäuler. Da war doch auch eine Dreimastbarke, die vor Irland ins Meer versank, bei gänzlicher Flaute. Jedermann weiß, wie heikel die Situation für ein Schiff auf hoher See ist. Und der Kutter, der voriges Jahr auf spiegelblankem Meer kenterte, kam der auch aus Ihrer Werft? Ich gebe zu, ja, es war ein bedauernswerter Unfall. Sir? Zwei Worte noch. Die Walfischfänger, die mit Mann und Maus auf der Höhe von Kap Horn versunken sind. Stammten aus meiner Werft, ja. Ein großes Missgeschick. Ist es wahr, dass 80% der Schiffskatastrophen in England auf Ihr Konto kommen? Mr. Enos, Sie quälen mich. Smith, Sie sind der Mann, den ich brauche. Ihre Werft ist für mich der Platz meiner Träume. Sie werden eine Arche Noah für mich bauen. Eine Arche Noah? Ja, eine Arche Noah. Und sie muss schwimmen? Nun, das wird vielleicht nicht unbedingt nötig sein. Eine Arche Noah? Sehr originell. Ich sage ja. Bravo. Allerdings, bei Ihrem Kostenanschlag dürften Sie in Anbetracht der Präzedenzfälle nicht zu unbescheiden sein. Sir, die Schiffe von Julius Smith sind nicht immer erster Güte, gewiss. Aber sie sind preiswert. Sam? Wenn du uns lange genug behältst, kaufe ich mir eine Kneipe bei den Docks. Und ich mir ein kleines Hotel für durchreisende Matrosen. Du kommst uns dann besuchen, Sam, und erzählst uns Geschichten. Geschichten von der Sintflut. Natürlich. Du, sag noch einmal, wie viel Wasser kann bei einem einzigen Regen fallen? Oh, das ist außerordentlich verschieden. Erzähl doch. In Bombay sind an einem einzigen Tage 10 Zentimeter Wasser gefallen. An einem einzigen Tage? An einem einzigen Tag. Und in Cayenne? In Cayenne 28 Zentimeter in 10 Stunden. In 10 Stunden? In 10 Stunden. Irgendwo noch mehr? Mehr noch in Genua. Am 25. Oktober 1821 sind da 81 Zentimeter Wasser runtergekommen. Nicht zu glauben. Welch ein Wunder. Wirklich. Maggie Macbeth. Guten Abend. Treten Sie ein, schließen Sie die Tür. Sind Sie schon lange da? Guten Abend. Ich möchte mit Ihnen unter vier Augen sprechen. Gehen wir schlafen. Wer schläft, der sündigt nicht. Die sind gut abgerichtet. Sind das die Mädchen, von denen Sie uns erzählt haben? Das sind sie. Die Frauen eines Propheten dürfen nicht wie Freudenmädchen aussehen. Sie müssen anständige Kleider bekommen. Ich rechnete mit Ihnen, Madame. Ich werde mich darum kümmern. Danke. Ich finde, Sie sind recht vertraulich mit Ihnen. Das Amt eines Propheten schließt Einfachheit nicht aus. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Meine Kollegen und ich, wir sind heute Nachmittag zusammengekommen. Ja, und? Baumeister Julius Smith studiert noch ein paar weitere Urkunden über die Arche Noah. Sehr gut. Die Arbeiten gehen gut voran, meinen Sie nicht? Ja, ja. Der Pressefeldzug läuft auf vollen Touren. Die Volksversammlung am Dock der Arche wird eine beträchtliche Menschenmenge anlocken. Wir vertrauen auf Sie, dass Sie auf der Höhe sind. Ihr erster Vortrag muss ein Erfolg sein. Ich verspreche es Ihnen. Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel. Nicht nur die Zukunft der Menschheit. Auch die des Regenschirms. Ach ja, richtig. Ich vergaß den Regenschirm. Haben Sie eine sehr schlechte Meinung von mir? Ich habe keinerlei Meinung von Ihnen. Ich muss Ihnen furchtbar selbstsüchtig vorkommen. Die Regenschirmhändler sind schon unersättlich. Aber Ihre Gier, Madam, ist nur allzu augenscheinlich. Das ist nur eine Maske. Sie sind nett, Samuel. Sie verstehen mich. Ich hab Sie gern. Ich will Ihnen etwas anvertrauen. Ich bin ein Opfer der Dürre. Ach. Sie reißt mich zu Exzessen hin. Zu Exzessen? War es unbedingt nötig, Mädchen dieser Art in Dienst zu nehmen? Welcher Art sind Sie denn? Sie sind ordinär. Sie sind einfach. Ich bin eifersüchtig auf diese Mädchen. Sie haben Narziss. Er versteht mich nicht. Er weiß keine Geschichten zu erzählen. Nehmen Sie einen anderen Butler. Einverstanden, ich engagiere Sie. Sie reden dummes Zeug. Sie sollten lieber nach Hause gehen. Ihre Sintflutgeschichten haben mich sehr beeindruckt. Das ist Ihr Zweck, Madam. Gehen Sie jetzt lieber. Sie fürchten sich? Ich fürchte mich nicht. Es ist schon spät. Sagen Sie Maggie zu mir und ich gehe. Auf Wiedersehen. Maggie. Auf Wiedersehen, Samuel. Auf Wiedersehen. Schließlich habe ich Verpflichtungen meinen beiden Iris gegenüber. Oh. Wo sind nur unsere Männer? Vergessen Sie diese Ungläubigen. Erzählen Sie mir lieber mehr von Samuel Jordy. Es heißt, er vollbringe Wunder. Er verwandelt Wein in Wasser, vermehrt die Fische, heilt die Wassersüchtigen und erweckt die Ertrunkenen vom Tode. Wundervoll, wundervoll. Ja, Sir, Jordy ist ein Prophet. Nein, Sir, Jordy ist kein Prophet. Doch, Sir, Jordy ist ein Prophet. Nein, Sir, Jordy ist ein Aufschneider. Sir, Sie werden mir Genugtuung geben. Das Volksfest ist ein Erfolg. Ein unverhoffter Erfolg, liebe Maggie. Verkaufen wir nicht das Fell des Bären, bevor wir ihn erlegt haben. Warum sehen Sie mich an, wenn Sie vom Bären sprechen, Enos? Na und? Die letzten Wahlen? Betrug, mein Lieber. Der Raub der Goldbarren? Betrug. Das Derby in Epsom? Betrug. Die Sintflut? Betrug. Samuel sollte nicht mehr auf sich warten lassen. Haben Sie gehört, Tom? Sie nennt ihn Samuel. Samuel? Da ist er! Wer sind diese Mädchen? Wahrscheinlich seine Mätressen. Aus der Gosse soll er sie gezogen haben. Sie sehen ganz danach aus. Sie sind fast zu spät gekommen, Mr. Jordy. Na, steigen Sie auf das Podium. Lassen Sie ihn in Ruhe, Enos. Er hat Lampenfieber. Ihr Lächerlichen, Bäuch und Hintern, aus Schächten und Grüften oder sonst woher. Satte Fresser, wirr, voll Sex und bar jeden Geistes. Wisst, dass die Liebe wieder lebendig wurde, wieder auferstand. Die Liebe, man erhoffte sie nicht mehr. Da schoss sie auf zwischen Pflastersteinen, wie Gras auf der Straße, und das Pflaster barst. Sie krallte sich an die Häuser, und die Wände wurden rissig. Sie überflutete die Städte, überwucherte die Dörfer, und die Menschen krochen am Boden, geiferten, spien und flohen von ihr und krepierten aus Angst, vor Liebe zu krepieren. Da legte sich die Liebe wieder über die Erde, wie der Tau. Wie die Blumen, wie der Schnee die gefrorene Erde einhüllt, um sie vor Kälte zu schützen. Alle Menschen waren tot und die Liebe war Königin. Die Sintflut wird der Triumph der Liebe sein. Die große lilienfarbene Blume wird erblühen in der Leichenfäule. Und ein paar armselige Erwählte, von uns Gerettete, werden in Frieden leben. Trunken vor Liebe, trunken von frischem Wasser. Mr. Jordy, was können wir, was sollen wir tun? Um uns vor der Sintflut zu schützen. Fleht die Götter an, dass sie euch einen Platz in der Arche freihalten. Aber was noch? Was noch, Mr. Jordy? Kauft Regenschirme. Mein Gott, welch ein Mann. Welch eine Rednergabe. Welche Poesie. Welch ein Mund. Welch ein Buckel. Welch ein Regenschirm. Madame, Gentlemen, bevor wir unsere Arbeitssitzung eröffnen, die besonders erhebend ist, weil sie mit einem untrüglichen Frühling unseres Handels einhergeht, möchte ich gerne, wäre es mir angenehm, am Erfolg unserer an dieser Stelle vor wenigen Monaten begonnenen Aktion, denjenigen an unserem Triumph teilhaben lassen, der sein Urheber war, dem, dessen Anteil an unserer beruflichen Durchsetzung entscheidend war. Womit ich Narziss meine. Entsinnen Sie sich, Madame, Gentlemen, dass er uns die Mitwirkung, was sage ich, die Nutzbarmachung von Samuel Jordy in Vorschlag gebracht hat. Eine glänzende Gelegenheit, ihm unsere Dankbarkeit zu erweisen. Narziss, treten Sie näher. Narziss, treten Sie näher. Dieser Sieg gebührt zum Teil auch Ihnen. Narziss, ich umarme Sie. Danke, danke, Gentlemen. Ich bin zutiefst gerührt. Mein Glück wäre vollkommen, wenn Madame die Güte hätten, mich eines Blickes zu würdigen. Ich würdige Sie, Narziss, ich würdige Sie. Danke, Madame. Was tragen Sie da in der Aktentasche, Narziss? Die letzten Verkaufsberichte. Ich habe sie heute Nacht ausgearbeitet. So ein netter Junge, so ein treuer Diener. Sie dürfen sich nicht übernehmen, Narziss. Wir brauchen Sie noch. Sie sind uns unentbehrlich für den guten Gang unserer Geschäfte. Mein Bericht basiert auf folgender Statistik. Wir haben im Laufe der letzten Wochen jede Zehntelsekunde einen Regenschirm verkauft. Macht 600 Regenschirme in der Minute, 36.000 Regenschirme in der Stunde oder 864.000 Regenschirme innerhalb 24 Stunden. Die Zahlen stimmen, nicht wahr, Maggie Beckbeth? Glauben Sie? Zwei neue Aufträge sind uns im Augenblick zugegangen. 6.219 Regenschirme für die Horse Guards. 4.512 für die Inspektoren von Scotland Yard. Ja, das ist eine amtliche Anerkennung. Leider sind die Fabrikationsstätten überlastet, sodass die Lieferfristen allmählich zu lang werden. Stellen Sie Personal an. Lassen Sie neue Werkstätten bauen. Schicken Sie Agenten zu den Versteigerungen, wo die Lagerbestände von Jones, Jones & Jones, dem Regenschirmtrust aus Manchester, unter den Hammer kommen. Ja, ich notiere. Und Samuel Jourdu? Samuel Jourdu? Was Samuel Jourdu? Warum laden Sie nicht Samuel zu unserer kleinen Versammlung ein? Das ist keine kleine Versammlung, Madame, sondern eine Arbeitssitzung. Jourdu kann unseren Dank entbehren. Er hat seine Arche und seine Weiber. Seine Weiber, die uns ruinieren. Außerdem ist er an Geld nicht interessiert und ein Mensch, den Geld nicht interessiert, ist nicht von Interesse. Er ist sogar unheimlich. Gesellschaftsfeindlich. Wieder natürlich. Wollen Sie meine Meinung hören? Ich finde das Ganze absurd. Absurd was? Ihren Regenschirmhandel. Unser Handel ist auch der Ihre. Treffende Bemerkung. Ich gebe ihn auf. Er hängt mir zum Hals raus. Der Regenschirmhandel hängt mir zum Hals raus. Sie sind deprimiert, sicher überarbeitet. Sie sollten sich ein wenig Ruhe gönnen. Ja, eben. Der Regenschirm ist ein tragbares Instrument von öffentlichem Interesse. Er ist bestimmt, den Lauf der himmlischen Wasser von unseren Schädeln, unseren Kopfbedeckungen und unseren Kleidern abzulenken. Lassen Sie sie. Wir haben doch Besseres zu tun, als zu jammern. Unseren Handel bemäkeln, wenn wir Tausende von Regenschirmen verkaufen, während die Hitze die Erde aufbricht, die Meere trockenlegt und die Kehlen ausdörrt. Das ist ja unglaublich. Oh, Narziss, ich bin doch stolz, dass ich daran gedacht habe, auf Sie zu hören. Er hat daran gedacht, auf Narziss zu hören. Er hat daran gedacht. Wir alle haben daran gedacht. Liebe Maggie, ein Regenschirm kann der höchste Trumpf weiblicher Koketterie sein. Dann nennt man ihn weiblich farbig zart luftig. Oder das vollendete Attribut männlicher Eleganz. Und das ist der Schirm vom männlichen, nüchternen, düsteren und stämmigen Typ. Übrigens sind die kommenden Modelle der Frühjahrskollektion von größter Wichtigkeit wegen der Märzschauer. Mr. Pfeiffer? Madame? Sie waren immer mein Freund. Ich schmeichle mir, Sie von klein auf zu kennen. Raten Sie mir, ich habe solche Angst vor der Sintflut. Der Sintflut? Was soll ich dazu sagen? Sie ist verrückt. Die Sintflut ist eine werbetechnische Täuschung, ein reiner Auswuchs der Fantasie wie... Der liebe Gott, die Liebe. Ich glaube Ihnen nicht. Oh, wie bedauerlich. Mr. Bulligan, ich habe Angst. Seien Sie gut zu mir. Unmöglich, Madame. Mr. Innos. Lassen Sie mich in Frieden. Narziss? Madame? Es gab eine Zeit, da liebten Sie mich. Ja. Die Zeit vergeht. Pflegel. Wir können nichts gegen Ihre Ängste tun, Madame. Wenden Sie sich an Samuel Jourdu, heiraten Sie ihn und steigen Sie mit ihm in die Arche. Oma, wie können Sie nur? Ausgezeichnete Idee. Berauschen Sie sich ruhig weiter an Statistiken. Kreieren Sie Regenschirmmodelle, damit Sie in den Wassern der Sintflut vermodern. Adieu, meine Herren. Es wird regnen, es wird regnen. Ich bin überzeugt. Meine Schmerzen sind untrüglich. Nehmen Sie mich an Bord. Ich war Ihre Wirtin, Mr. Samuel. Auf der Arche werden Sie Kantinenwirtin sein. Aber man darf keine Präzedenzfälle schaffen. Sie werden heimlich an Bord kommen. Am besten in einer Kiste. Ja, oder in einer Tonne. Der nächste. Haben Ihre Frauen Sie verlassen? Nein, sie verlassen mich nicht. Sie haben beschlossen, sich mit mir einzuschiffen. Samuel? Madame? Bitte, Samuel, lassen Sie mich nicht im Stich. Aber Maggie... Ich will nicht ertrinken, ich will nicht versinken, ich will nicht versteinern oder verkrusten, ich will noch leben. Lassen Sie die Ungläubigen krepieren, aber retten Sie die, die an Sie glauben. Ich bin allein, ich habe Angst. Nehmen Sie mich mit. Unmöglich. Die Insassen der Arche sind arm, Sie sind es nicht. Aber wozu predigen Sie dann die Sintflut, wenn Sie nur die Huren davor retten? Ich habe Angst, verstehen Sie? Ich habe Angst, Todesangst. Jede Nacht ersticke ich in Albträumen. Das ist Ihr Werk. Warum haben Sie mir klargemacht, dass eine Sintflut droht? Unwissend war ich glücklich. Wie ein Tier, ja, aber ich war glücklich. Jetzt leide ich. Sie sagen nichts. Ich flehe Sie an, helfen Sie mir. Nehmen Sie mich zur Frau. Ich würde Ihnen eine vollkommene Ehefrau sein. Nein, ich kann nicht. Ich will Ihnen köstliche kleine Gerichte schmoren auf der Arche. Von Narziss habe ich die französische Kochkunst gelernt. Ich esse Plankton und Meeresfrüchte. Ich kenne alle Regenarten. Sprühregen, Graupelregen, Regenschauer, Platzregen, Regengüsse, Sturzregen, Sintflut. Die kenne ich auch. Nehmen Sie mich zur Frau. Nehmen Sie mich zur Frau. Ich habe schon zwei. Die eine ist schwanger. Ich kann nicht unbegrenzte Familienpflichten auf mich nehmen. Schwanger? Es muss wunderbar sein zu wissen, dass man ein Kind im Leib trägt, das von den Göttern befohlen wurde. Ich will Ihre Stiefel putzen, Samuel. Ich will Ihren Mantel bürsten und Ihren Hut. Verstehen die auch nur ein Hemd zu stärken, Ihre Frauen? Das verstehe ich selbst. Nehmen Sie mich zur Frau. Ich kann nicht, sage ich Ihnen. Warum nicht? Haben Sie Komplexe? Weil ich groß und schön bin und Sie klein und hässlich? Schämen Sie sich etwa? Hören Sie auf und gehen Sie. Samuel, Sie begehren mich, Samuel. Es steht in Ihren Augen. Sie träumen davon, mich in Ihren Armen zu halten, mich fest an Ihren schwächlichen Körper zu pressen. Warum wehren Sie sich dagegen? Sie sind nicht demütig. Seit einer Viertelstunde erniedrige ich mich und flehe Sie an. Habe ich nicht meine Demut bewiesen? Ohne mich werden Sie auf der Arche an Gewissensbissen und Langeweile sterben. Jeden Augenblick werden Sie bedauern, dass Sie nicht verstanden, nicht gewagt haben, die Gelegenheit zu nutzen. Sie sind eine seltsame Frau. Ich will nicht allein deshalb mit Ihnen an Bord gehen, um mich vor der Sintflut zu retten. Sie behexen mich, Samuel. Ihre Hände an meinen Wangen sind kühl. Ihre Wangen sind hohl und Ihr Blick weicht mir aus. Ich möchte mit Körper und Seele vor Ihnen fliehen. Aber der sanfte Druck Ihrer Finger auf meinem Gesicht hält mich zurück. Sie zittern ja. Wie eine Seifenblase zerplatzen Begehren, Bitterkeit und Zärtlichkeit in einem Kuss. Die eigene Gestalt, Ungestalt, Missgestalt, nicht geschaffen zur Liebe, ist vergessen. Hüte dich vor dem Erwachen, Samuel! Ich liebe dich. Halt! Sieh mich an! Ich bin Samuel Jordu, der Bucklige. Sieh mich an! Von vorn, damit du dich gewöhnst. Dann von der Seite, damit du besser begreifst. Das willst du in deinen Armen halten? Nackt! Im Bett! Ja. Du lügst. Ich liebe dich. Das ist nicht möglich. Ich liebe dich. Schweig. Lass uns zusammenschweigen. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, an diesem strahlenden Sonntagmorgen befinde ich mich auf der Schiffswerft an den Ufern der Themse, um in wenigen Augenblicken der Taufe der Arche Samuel Jordus auf den Namen der Weiße Rabe und alsdann ihrem Stapellauf beizuwohnen. Es wird Ihnen nicht unbekannt sein, meine Damen und Herren, wer Samuel Jordu ist. Samuel Jordu ist der erleuchtete Prediger, der nicht wenige unter uns in Angst versetzt mit seiner apokalyptischen, bedrohlichen Prophezeiung einer neuen Sintflut. Samuel Jordu wird vor der Taufe seines Schiffes eine kurze Rede halten, mit der er uns zur Frömmigkeit ermahnen und seine Lieblingsthemen darlegen wird. Augenblicklich habe ich das Glück, neben Mr. Julius Smith zu stehen, dem Baumeister der Arche und Besitzer der Schiffswerft, auf der wir uns befinden. Mr. Julius Smith, würden Sie die Liebenswürdigkeit haben, uns eine Beschreibung der Arche zu geben? Diese Arche von Jordu erdacht ist doch auch ein wenig die Ihre, nicht wahr? Ganz recht, Sir. Die Arche ist mein Werk. Und ich bin stolz darauf. Das verstehe ich. Sie hat mich viele schlaflose Nächte gekostet. Ausgeklügelte Berechnungen, um die Ellen der Bibel in Feet und Inches umzuwandeln. Ja, das ist kompliziert, ja. Und eine Reise in die Türkei, an die Hänge des Berges Ararat, um die Überreste der biblischen Arche zu besichtigen. Fabelhaft, großartig. Die Arche besteht aus Zypressenholz, mit einem Anstrich aus Teer. Ja, Zypressen und Teer, natürlich. Ja, ja, natürlich, wenn man unsere Arche mit der Arche Noah vergleicht, stellt man wesentliche Unterschiede fest. Aha, welche Art Unterschiede? Ja, die Arche Noah war ein schwimmender Zoo. Die von Jordu erdachte ist dagegen bequem und wohnlich. Also komfortabel. Die Küchen sind funktionell. Der Speisesaal ist im Bauernstil eingerichtet. Die Passagiere verfügen über geräumige Kabinen, geschmackvoll möbliert und mit Perserteppichen ausgelegt. Fabelhaft. In den Kojen der Besatzung hängen Gemälde der ersten Meister an den Wänden, die uns der Konservator der National Gallery anvertraut hat, damit unser Nationaleigentum vor der Sintflut bewahrt wird. Ja, das ist eine großartige Idee. Und schließlich wird man in Ankleideräumen, Bädern und Schwimmbassins mit Edelsteinen durchsetzte Fliesenböden bewundern können. Also das ist absolut außergewöhnlich. Könnten Sie uns vielleicht noch erklären, Mr. Julius Smith, welchen Sinn die zwei riesigen Türme haben, die zu beiden Seiten des Mastes aufragen? Ja, das sind Katapulte. Aha. Samuel Jordu hat darauf gedrungen, sie an Bord zu installieren. Und zu welchem Zweck? Er fürchtet, nach der Sintflut könnten Überlebende versuchen, die Arche zu entern. Ich verstehe. Und die Katapulte würden dazu dienen, den Ansturm der Piraten abzuschlagen. Ausgezeichnet, Mr. Julius Smith. Ich danke Ihnen für die Liebenswürdigkeit, unseren Hörern eine Minute Ihrer kostbaren Zeit gewidmet zu haben. Vielen Dank. Liebe Hörer, Sie hörten soeben Mr. Julius Smith, den Baumeister der Arche und Besitzer der Schiffswerft am Themseufer. So, und jetzt möchte ich, um Ihnen die Atmosphäre dieses außerordentlichen Tages zu vermitteln, mit ein paar Zuschauern sprechen, die zu Tausenden hier versammelt sind. Bitte, Sir, könnten Sie uns sagen, wie Sie über die Arche denken? Tja, das ist ein schönes Schiff. Danke, Sir. Tatsächlich, die Arche ist ein prächtiges Schiff. Sie ist auch die einzige Hoffnung aufs Überleben für Tausende von Menschen, die das Herannahen einer furchtbaren Sintflut in Schrecken versetzt hat. Neben mir wartet eine Anzahl Personen, die mit Paketen im Schoß auf ihren Koffern sitzen, auf das Signal zur Einschiffung. Aber leider werden nicht alle erwählt sein und die Angst, abgewiesen zu werden, quält sie. Ich habe Rheumatismus, sagte mir gerade traurig ein altes Väterchen. Und er fügte hinzu, Rheumatiker und Wasserscheue sollten den Vorrang haben. Gewiss, es sollte einen Vorrang geben für Rheumatiker und Wasserscheue, für Kriegsinvaliden, Unfallgeschädigte und schwangere Frauen. Aber die Arche ist klein, ist zu klein und die Anwärter auf die Einschiffung nehmen zu. Jetzt, meine lieben Hörer, schreitet Samuel Jordu durch die Menge, die Arche und Werftgelände umringt. Seine beiden Frauen, nein, drei Frauen sind es, da ist eine mehr als sonst. So ein glücklicher Mann. Ja, seine Frauen drängen die Neugierigen beiseite, er wird laut bejubelt. Hören Sie den Beifall und die Begeisterungsrufe der Menge. Ein Laufsteg wird angelegt. Samuel Jordu betritt die Arche und grüßt wie ein Boxer, der in den Ring steigt. Seine Ehefrauen tun es ihm mit echt weiblicher Grazie nach, trotz der Ölmäntel, in die sie gehüllt sind. Samuel Jordu öffnet seinen Regenschirm. Die meisten Zuschauer tun das Gleiche. Ein seltsames Bild, meine lieben Hörer. Diese tausende geöffneter Regenschirme, gleich schwarzen Blumen unter einer strahlenden Sonne. Aber jetzt spricht der Prophet. Hören Sie ihn selbst. Um jeden Zweifel an meinen Prophezeiungen zu beseitigen, hat man mich kürzlich als Antichrist verleumdet. Nun, was ist ein Antichrist? Er ist ein falscher Messias, der kurz vor dem Weltuntergang erscheinen müsste, um auf der Erde das Werk der Götter zu zerstören. Die Frage stellt sich also wie folgt. Entweder ich bin ein Antichrist und der Weltuntergang ist nahe, oder ich bin ein echter Prophet und die Sintflut steht mit Sicherheit bevor. Die Sintflut durch Blut, Schwert und Feuer oder durch das Wasser. Was ist die Sintflut philosophisch gesehen? Die Sintflut ist der verflüssigte Gedanke der Götter. Zu Anfang war Gott. Das heißt, der Urgedanke, geformt aus reinen ursprünglichen Ideen. Aber einige dieser Ideen gerieten in Verdacht, Böses zu wirken. Man befand sie für schuldig der Abweichlerei und der Unreinheit. Sie wurden aus der heiligen Ideengemeinschaft ausgestoßen. Für sie erdachte der Urgedanke die Welt und warf sie da hinein. Sie wurden eingekerkert in Menschenleiber, Organismen zur Zeugung und Formung seltsamer Ideen und neuer Menschen in Schmerzen geboren. Der Urgedanke verdammt die aufsässigen Ideen zur Besinnung. Er verdammte sie, die Wahrheit zu finden. Die Ideen, die Wiedervereinigung der Ideen, sucht die Menschheit noch immer. Und dann wird das jüngste Gericht kommen. Ein Gericht, bei welchem die göttlichen Gedanken und die Götter selbst anwesend sein werden. Und die Engel und die ertrunkenen Gedanken triefend von Wasser. Dann wird einer zu den toten Ideen sagen: Angeklagte, erhebt euch. Und die Götter werden sich erheben, die Engel werden sich erheben und die Gedanken desgleichen. Allein die Gerechtigkeit und die schuldigen Ideen werden sitzen bleiben. Die Gerechtigkeit, denn sie wird verrostet sein, die schuldigen Ideen, weil sie unschuldig sind. So werden die Letzten die Ersten die Letzten sein und allein die in der Mitte werden auf ihrer Stelle bleiben. Damit haben sich die Weissagungen erfüllt. Amen. Amen. Hiermit gebe ich allgemein Folgendes bekannt. Unmittelbar nach dem Stapellauf findet an Bord der Arche ein Ehrenempfang für die Honoratioren Londons statt. Dann gehen wir an die Verladung der Lebensmittel und Passagiere. Freiwillige müssen gleich bei ihrer Ankunft im Kontrollbüro ihre Referenzen und ihr Gepäck vorweisen. Meine lieben Hörer, Sie haben soeben die kurze Stegreifrede dieses bewundernswerten Sehers gehört. Eine Stegreifrede, der sogleich praktische Hinweise folgten, verkündet von einer der Frauen des Propheten. Nach einer Minute der Konzentration holt dieser jetzt mit einer Limonadenflasche aus. Es ist ein feierlicher Augenblick. Ein Schiff, und welch ein Schiff, soll den Fluten übergeben werden. Die bewegte Menge verharrt schweigend. Samuel Jordu vollzieht die Taufe. Er zerschellt die Flasche am oberen Schanzkleid der Arche. Die Taue werden gelöst. Die Arche rührt sich. Sie setzt sich in Bewegung. Sie gleitet auf die Themse zu, während der Prophet Worte des Segens murmelt. Hören Sie, welch ein Jubel die Arche grüßt, die schwungvoll und stolz durch die Themse schwimmt. Meine lieben Hörer, dieser Tag wird in die Schifffahrtsgeschichte Englands eingehen. Mr. Smith, ein großer Tag auch für Sie. Aber meine lieben Hörer, es ist unvorstellbar. Was geht da vor? Die Arche legt sich. Sie neigt sich auf die Seite. Ich verstehe nichts mehr. Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Unglaublich. Die Arche legt sich ganz zur Seite. Großer Gott, meine lieben Hörer, sie kentert. Sie sinkt. Unglaublich, unglaublich. Der Rumpf verschwindet im Wasser. Er ist nicht mehr zu sehen. Doch noch ein Katapult und eine Mastspitze. Eine Katastrophe. Nichts ist mehr zu sehen, nur noch ein Wasserstrudel. Sagen Sie, Mr. Smith... Verdammt, noch ein Schiffbruch. Ich bin vom Schicksal gezeichnet. Ich tauche unter. Zu spät. Julius Smith ist fort. Rettungsmannschaften werfen sich in ein Boot. Zwei Pinassen der Wasserpolizei kommen in voller Fahrt den Strom herauf. Madame, haben Sie Jordu gesehen und seine Ehefrauen? Sie sind untergegangen. Ich habe eine der Frauen schwimmen sehen. Sie sind an den Strudel untergegangen. Sie sind untergegangen, hören Sie, meine lieben Hörer. Sie sind untergegangen. Entschuldigen Sie die Zerfahrenheit dieser pathetischen Reportage. Es ist mir nicht möglich, meine Gedanken zu ordnen und logische Sätze zu formen. Wir sind niedergeschmettert, benommen, erschlagen. Die Arche der Hoffnung ist versunken. Das Unglück ist unermesslich. Aber ich sehe Froschmänner tauchen. Offenbar vergeblich. Komm, die Ideen des Propheten werden sich verkühlen. Oma, bitte keine Witze in diesem Augenblick. Arme Maggie. Sie hat bekommen, was sie verdiente, Narzis. Sie war nicht schlecht, Mr. Enos. Sie war unwissend. Wir jedenfalls verkaufen Regenschirme. Verkaufen, verkaufen. Seine Mitmenschen selbst verkaufen. Im Augenblick, meine lieben Hörer, unternehmen Feuerwehrleute Wiederbelebungsversuche an einer alten Frau, die in einer Tonne trieb. Leider bleibt nur wenig Hoffnung, die vier anderen Unglücklichen zu retten. Leider ist die Sendezeit von BBC London streng einzuhalten. Ich muss jetzt die Leitung an unser Studio zurückgeben. Hier die Schiffswerft am Themseufer. Sie hörten in Direktübertragung eine Reportage über die Taufe, den Stapellauf und den Untergang der Arche Samuel Jordus, der Weiße Rabe. Auf Wiederhören, meine lieben Hörer. Hier BBC London. Studio, bitte melden. Studio, bitte melden. Studio, bitte melden Sie sich. Schirm, der ist nicht tot. Er ist nicht tot. Solange er sich nur öffnen lässt, hat es keine Not, keine Not. Der Schirm, der ist nicht tot. Ja, ist ja gut. In den Morgenzeitungen aber steht... Vergessen Sie die Zeitung, ja, Tom. Nehmen Sie sich die Mädchen vor und trinken Sie. Aber nicht doch, nicht doch. Die Putschisten. Kopflos durch den Untergang der Arche und die bevorstehende Sintflut haben Julius Smith gelyncht. Sie haben das Marineministerium belagert. Die Segelschiffe haben sich in den Häfen verkrochen. Die Plünderung der Läden für Schifffahrtsbedarf nimmt ihren Fortgang. Ist uns Schnuppe, Tom. Trinken wir lieber auf, Narziss. Er rennt durch die Straßen und verkauft unsere Regenschirme. Wer ist Narziss? Der Leiter des Regenschirmorchesters. Also trinken wir auf Narziss. Auf Narziss. Auf Narziss. Und husch! Eh du's gedacht, schon fällst du in den Hinterhalt und landest in der Nacht. Ja, ist ja gut, lassen Sie doch. Eine von Jordus Huren hat man als Leiche rausgefischt. Sie war schwanger. Na und? Die Ärzte haben sie obduziert und fanden den Embryo... Den Embryo von einem Nixenbaby. Ein Nixenbaby. Ein Nixenbaby. Ein Nixenbaby. Ein Nixenbaby. Ja, ja. Die Gesichtsbildung war menschlich. Der Körper normal gebaut bis zum Becken. Das genügt ja auch schlicht. Aber von den Hüften abwärts hatte es die Form eines Fischschwanzes. Die Beine waren zusammengewachsen und mit Schuppen bedeckt. Füße nicht vorhanden. Statt der Beinknochen bildete eine dicke Gräte die natürliche Verlängerung der Wirbelsäule. Das ist ein Wunder. Nein, ein Ungeheuer. Vererbungssache. Oder ein Wink des Himmels. Ein Wink des Himmels? Da. Da. Was da? Samuel Jordus. Samuel Jordus ist tot, lieber Tom. Es ist entsetzlich. Fahl und von Wasser triefend. Seine Stirn blutet. Poppelapapp. Mit offenem Leib. Ich sehe nichts. Den Hut quer auf dem Kopf. Delirium, Delirium tremens. Geh, geh, geh weg, geh weg. Nur die Ertrunkenen sind einem Leben im Wasser endgültig angepasst. Er ist nicht mehr da. Haben Sie ihn gehört? Nichts gehört. Er ist fort. Sie sind das Opfer einer alkoholischen Wahnvorstellung. Wenn ich betrunken bin, werde ich zur Seerose. Ist Ihnen jetzt besser, Tom? Besser, ja, danke. Seht nur, es regnet. Haben Sie etwa auch Erscheinungen, Enos? Ich träume nicht, sehen Sie doch selbst. Ja, es regnet. Es regnet. Seit 2 Jahren hat es nicht mehr geregnet. Ein Hoch auf den Regen. Sie haben den Himmel zum Weinen gebracht mit Ihrem Gesang, Omer. Alfred, in meine Arme. Ja. Meine Schönen, lasst euch umarmen, das wollen wir begießen. Hören Sie, Tom, es regnet. Ich höre. Ich bekomme Tropfen ab. Ich muss das Fenster schließen. Die Mädchen hier? Die habe ich doch schon irgendwo gesehen. Es wird wieder Rasen geben in England. Und die grässlichen Kaktuspflanzen, die überall wachsen, werden verfaulen. Trinken wir auf den Regen. Auf den Regen. Da kommt Narziss. Oh, wie das regnet. Eine wahre Sintflut. Eine Sintflut? Ruhig, Tom, das ist so eine Redensart. Eine Sintflut, sagen Sie? Ach, habe ich gesagt, Sintflut. Das habe ich ganz gedankenlos gesagt. Eine Sintflut, ja, ja. Die Sintflut. Tom, nehmen Sie sich zusammen. Meine Damen werden ihm nichts zu trinken geben. So. Sehen Sie da? Was denn schon wieder? Das Wasser fließt unter der Tür durch. Stimmt. Ja, das ist beunruhigend. Es ist nur der Anfang einer Überschwemmung. Ich werde es aufwischen. Unnütz, unnütz. Das Wasser dringt auch durch das Fenster ein. Ich mag Wasser nicht. Ich mag Wasser ganz und gar nicht. Maggie, das ist das Ende, Liebling. Maggie. Eines der drei Mädchen heißt Maggie. Maggie Bess natürlich. Es sind die Geister der drei Frauen von Samuel Jordy. Das ist doch ganz klar. Das Licht ist aus. Kein Strom mehr. Die Sicherungen durchgebrannt. Sie werden erst offen sein. Das erwartet uns alle. Sie sind von einem Pessimismus, Tom. Nutzen Sie das ja nicht aus, um an meinen Beinen zu krabbeln. Das bin nicht ich. Das Wasser. Mir steht es schon bis an die Knöchel. Ja, klettern wir auf den Tisch. Ich wusste, dass es schlecht ausgehen würde. Alfred, Enos, Sie trampeln mir auf die Füße. Immer höher. Diese Abendgesellschaft werden Sie nie vergessen. Meine lieben Freunde. Die Mädchen machen sich über uns lustig. Dabei war der Rechter. Maggie, nein. Nein, zieh mich nicht an den Füßen. Hilfe! Wo sind Sie? Im Wasser, Oma. Einen Schlaganfall werden wir kriegen. Ich habe gehört, wie Narziss unterging. Und Alfred! Er war kleiner als wir. Er wird schon ertrunken sein. Oh, eiskalt ist das Wasser. Oma, mir steht es bis zum Kinn. Oma. Stellen Sie sich auf die Zehenspitzen. Aber ich stehe doch schon drauf. Oma, es ist entsetzlich. Oma. Tom! Wir brachten Die Regenschirme, ein Hörspiel von Jean-Louis Huguetto, aus dem Französischen übertragen von Maria Frey. Es sprachen Samuel Jordy, Ludwig Thiessen, Maggie Beckbeth, Anneliese Römer, Narziss, Joachim Ansorge, Alfred Enos, Gerd Westphal, Omer Balligen, Franz Josef Seile, Tom Pfeiffer, Robert Mein, Iris, Ilona Wiedem, Iris A., Marianne Moser, Julius Smith, Jens Scholkmann, der Reporter Heinz Schimmelpfennig, Wirtin von Jordu, Ellen Schwiers. Ferner wirkten mit Maria Madeleine Madsen, Cornelia Menzel, Jutta Schäfer, Christine Weber, Berthold Ebbecke, Theo Ennisch, Klaus Kunze, Erwin Scherschel, Peter Schmitz, Otto Wenke, Hans-Wolfgang Zeiger. Ton Werner Krumm, Regie Horst Löbe. Das war eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1968.